Hände an die Fernbedienung, Jungs, es geht los. Hallo und herzlich willkommen zu A, der Kurzform von Ach. Wie immer gibt es mindestens 10 Hinweise auf eine Person, die nicht mehr unter uns weilt. Und los geht's mit Hinweis Nummer 1. Warum redest du eigentlich so langsam? Geboren im Großbritannien der Nachkriegszeit, wuchs ich als Kind einer Kellnerin und eines Werbers für eine Wohltätigkeitsorganisation auf. Eine Werberin für eine Wohltätigkeitsorganisation? Nein. Die hat nur dafür Werbung gemacht. Er ist Werber für eine Wohltätigkeitsorganisation. Aber trotzdem, ja okay, dann habe ich ja nur gesagt Werberin. Aber ja, der hat nur Werbung gemacht für eine Wohltätigkeits... Ja, wobei ich jetzt nicht genau weiß, was Werber in dem Zusammenhang genau bedeutet. Also ob die Person eher so Dorfschreier oder Eintreiber ist, aber er ist werbend tätig gewesen. Und wir haben auch nicht geklärt, was Wohltätigkeitsorganisation in dem Zusammenhang bedeutet. In dem Fall ist es für Kinder, der wohltätig ist. Ja, oder die Zeugen Jehovas. Also es war eine Wohltätigkeitsorganisation für Kinder. Okay, dann ist es kein Puff, glaube ich. Hoffe ich. Okay. Hinweis Nummer 2 und der ist speziell für den Jürgen, um Sympathie zu sammeln. Ich studierte später unter anderem Design mit Layout und Textsatz. Was soll denn das jetzt heißen? Ich weiß, dass du ein Faible für Textsatz hast. Ich habe ein Faible für Texte und für Sätze. Genau. Ja, stimmt. Das ist schon alles. Jetzt habe ich schon wieder alles vergessen, nur weil ich jetzt so drauf gehört habe, was jetzt du damit sagen willst, dass es ein Hinweis für mich ist. Ich könnte ja gemein sein. Und du weißt es? Stephen Hawking. Nein. Das war total gemein, Dominik. Ja. Habt ihr den Typen auf Reddit gelesen, der kurz vor seinem Tod noch irgendwie geschrieben hat, was soll denn das hier, diese Krankheit, die Stephen Hawking hat? Normalerweise stirbt man da innerhalb von 3 bis 5 Jahren und er lebt immer noch. So, yeah. 20 Stunden vor seinem Tod. Nein. Du erzählst die Geschichte nicht ganz richtig. Er hat geschrieben, dass, also der Thread, der so durch die Welt gegangen ist, ist, dass jemand kurz vor seinem Tod geschrieben hat, dass Stephen Hawking einen exzellenten Bond-Bösewicht machen würde. Nein, das ist nicht das, was ich meine. Das ist aber tatsächlich auch ziemlich hoch. Aber das ist nicht das, was ich meine. Okay. Es hat sich jemand kurz vor seinem Tod gewundert, warum jemand mit so einer Krankheit so lange lebt. Und dann hat er Stunden später drunter geschrieben, oh Gott, I'm so sorry. Ja, das war bei dem Bond-Bösewicht auch, ja. Ziemlich lustig. Aber Jungs und Mädels, hört nicht auf Diagnosen. Doch bitte, hört auf Diagnosen und geht zu eurem Arzt. Hört nicht auf Diagnosen. Das ist schön. Heißt aber nicht, bloß weil sozusagen die Masse an irgendwas erkrankt und dann stirbt, dass das für den Einzelfall stimmen muss. Ich, was ich damit nur sagen wollte, wenn euch jemand abschreibt, lasst euch nicht abschreiben. Genau. Das ist das, was ich sagen wollte. Das ist eher so ein Buchhalterspruch, oder? Komm, mach weiter. Hinweis Nummer 3. Bei einer Prügelei mit einem Freund ging es hoch her. Und zwar, es ging voll ins Auge, im wahrsten Sinne des Wortes. Seitdem hatte ich eine traumatische Mydriasis. Das ist eine geweitete, starre Pupille. Wir blieben trotzdem Freunde. Karl Dall. Nein, aber schöne Idee. Ich wäre entsetzt, wenn der tot wäre. Oder aus England käme. Ja, nee, haben wir schon geklärt, nach welchem Krieg? So, du hast nur gesagt Nachkriegszeit. Es gibt ja viele Kriege. So. Die Perser gegen die Spartaner. 3-3-3. Das ist völlig random. Hinweis Nummer 4. Eine Persona, die ich mir im Laufe meiner Karriere zulegte, war der dünne weiße Herzog, welcher sich der Presse gegenüber mit profaschistischen Äußerungen zu Wort meldete. Der dünne weiße Herzog. Keine Ahnung. Ist nur siebenteils eingefallen, dass ich Persona 5 unbedingt mal spielen muss. Ah. Noch nicht? Vielleicht Hinweis Nummer 5, geht auch in Richtung Computerspiele. Die irische Biowissenschaftlerin Moira aus dem Computerspiel Overwatch hat mehrere Outfits, die von mir inspiriert sind. Da fällt mir ein, dass ich auch Overwatch mal spielen muss. Ich habe jetzt gelesen, das hat ein mega Hate-Speech-Problem. Ja, Overwatch? Ja, warte mal, Overwatch. Bis ich dabei bin. Die Leute sind, also sehr viele Leute sind sehr salty, wenn sie spielen. Okay, aber nach wem sind denn Modedesigns, ist es ein Modedesigner, wollte ich sagen, nach wem sind denn Charakterdesigns, wem sind Charakterdesigns gewidmet? Nee, das ist ja meistens jemand so, Audrey Hepburn müsste ich, die halt einfach einen eigenen Stil geprägt haben, aber das sind ja in den seltensten Falle die Menschen, die auch die Designs quasi designt haben. Doppelt gemoppelt. Hm. Ein gutes Argument. Ich sag trotzdem Karl Lagerfeld. Hinweis Nummer 6. Von mir gibt es eine eigene Version von Peter und der Wolf. Geil. Das ist schon ein bisschen geil. Ja, ja. Vermutlich ist es irgendeiner, der Peter mit Vornamen heißt. Bringt dich das weiter, Dominik? Nein. Von dem neuen Star Wars Teil kommt eine Special Edition auf den Markt, wo nur Musik zu hören ist, ohne Ton, ohne Soundeffekt und ohne Ton, nur mit dem Soundtrack von John Williams. Also so ein bisschen wie Stummfilm? Ja. Also, witzige Idee. Das Dame? Ich muss aber gestehen, ich habe die neue Trilogie noch gar nicht gesehen. Also auch noch nicht den ersten. Oh Gott, das darf ich gar nicht laut sagen. Die Mannschaft von mir ist völlig Star Wars verrückt. Ist die Antwort Darth Vader? Nein. Keine Ahnung. Hinweis Nummer 7. Die Stadt, in der ich nach 1976 eine Zeit lang lebte, beeinflusste mein Schaffen stark. West-Berlin, Hauptstraße 155, Berlin-Schöneberg. David Bowie. Richtig, es ist David Bowie. Ich habe es mir tatsächlich eins vorher schon gedacht, war es noch nicht klar. Aber wusstest du das mit Peter und der Wolf? Nein. Finde ich völlig skurril. Ich bin darüber gestolpert und ich fand es fantastisch. David und der Wolf. Ja, David. Da kommen jetzt wahrscheinlich noch 3 coole Sachen, weil der Herr Bowie hat ganz schön tolle Sachen gemacht in seinem Leben. Hinweis Nummer 8. Ich bin wohl der einzige Künstler, der sein eigenes Emoji hat. Nein, ich bin nicht Prince. Der Saarland hat jetzt seine eigenen Emojis. Ja, die habe ich gesehen. Aber das sind ja keine, also die sind ja nicht überall dabei. Das sind halt so Sticker-Packs für iMessage und Co. Hast du das Saarland gerade mit David Bowie verglichen? Ich wollte damit nur sagen, eine eigene Image-Kampagne. Ich wollte damit nur sagen, inzwischen kriegt jeder seine eigenen Emojis. Ja, aber der ist ja wirklich in diesem Unicode-Standard auch drin. Also das schafft wieder nicht jeder. Das stimmt. Hinweis Nummer 9. Für Diskussionsstoff sorgt bis heute mein absurd ausgestopfter Unterleib in einer Jim Henson-Produktion. Labyrinth. Genau. Und da gibt es ganz viel Parodien und Fandiskussionen, weil der einfach, also dieses Kostüm, er hat einfach eine absurd ausgestopfte Unterhose an, das kann man es nicht sagen. That's what she said. Hinweis Nummer 10. Kürzlich wurde einer meiner Hits in einem Ereignis genutzt, das die ganze Welt mit Staunen verfolgte. Ihr erinnert euch? Das kommt drauf an, was du sagst. Ich weiß es tatsächlich nicht. Der Raketenstart. Bei hier dem Herrn Musk. Genau. Was kam da? Ich überlege gerade, ob, ich glaube, Starman tatsächlich. Figur ist ja tatsächlich auch, ich überlege gerade, wie heißt sie denn? Ich glaube, der hat auch so Codenamen intern, The Starman. Also diese Figur, die in diesem Tesla saß, der ins All geschossen wurde. Aber Major Tom ist doch auch von David Bowie. Genau. Genau. Und da hatten wir es ja auch schon im Podcast drüber, dass der gecovert worden ist. Genau. Von dem Astronaut. Von der ISS aus. Haben wir ja schon mal erwähnt, aber trotzdem nochmal eine Empfehlung wert. Sehr, sehr cool. Und der Herr Bowie hat damals quasi auf sein Urheberrecht verzichtet oder mit seiner Plattenfirma gesprochen, damit quasi die NASA oder wer auch immer halt die Raumfahrtbehörde dieses YouTube-Video noch nach wie vor kostenlos verwenden kann auf dem YouTube-Channel. Ah. Das war ziemlich cool, weil ein sagt man Astronaut, wenn er in der ISS ist? Ja, letztendlich, genau, halt mit seiner Gitarre ein Musikvideo gedreht hat, oben auf der Raumstation. Sehr, sehr sehenswert. Sein Sohn hat den Text geschrieben, weil im Original Major Tom geht es ja eher tragisch aus und er hat gesagt, ich singe das nicht, wenn es tragisch ausgeht. Ah. Schreib mir einen neuen Text, dann mache ich das. Ach, Schmarrn. Das war wohl sein Sohn. Bewusst. Der war bei einem US-Late-Night-Talker zu Gast und der wirkt echt irre sympathisch. Der erzählt auch, ja, so entsorgen wir alte Klamotten, also die waren angezogen, bis es nicht mehr geht und dann in so einen Beutel gestopft und dann irgendwann ins All rausgeschmissen. Und also der erzählt einfach so kleine Sachen vom Alltag im Alltag. Das war sehr schön. Gehst du auf den Sohn noch ein? Gehst du auf den Sohn noch ein? Nee. Also ganz kurzes Nerdwissen-Ausflug. Hey Leute, kommt mal zum Punkt. Der ist Regisseur, der Duncan Jones, der hat unter anderem den World of Warcraft Film gedreht. Okay. Und ein letzter Hinweis Nummer 11, natürlich standesgemäß für einen Popstar. Mein alter Ego war ein Botschafter für extraterrestrisches Leben und Rockstar. Sein Name Ziggy Stardust. Ich bin David Bowie, britischer Musiker, Sänger, Produzent und Schauspieler. mehr als 25 Studioalben, 140 Millionen verkaufte Tonträger und meine extravaganten Bühnenoutfits sorgten für einen Platz im Olymp der Popkultur. Ich glaube, jetzt hätte ich auch lösen können. Und das, nachdem er gesagt hat, das ist David Bowie. Und das Ganze ohne auf einen Hinweis auf meinen Lieblingsfilm mit David Bowie, das Labyrinth. Das habe ich vorhin gesagt, Labyrinth. Ach so, du hast es nur so ausgesprochen. Das bedeutet Labyrinth. Du hast es so ausgesprochen, dass ich es nicht verstanden habe, sorry. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn auch ihr einen tollen Vorschlag mal habt an uns, geht auf die Homepage und schreibt uns. Dann können wir uns gegenseitig die Figur vorstellen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das klingt auch ganz schön obszön. Dann können wir uns gegenseitig die Figur vorstellen. Die kleinen Ferkel. Ja.